Ja, den Sunday Service, das gerade eben war, CEO. Dann verbirgt sich der schwedische Popkünstler Erik Berglund, der ansonsten auch bei dem Duo Tough Alliance mitmischt und sein eigenes Plattenlabel betreibt. Sincerely Yours heißt das Ganze. Und als CEO macht er auch noch Solo-Musik, hat gerade eben seine zweite Platte veröffentlicht mit dem Titel Wonderland. Davon war der Track Mirage zu hören. Beim Sunday Service gibt es jetzt noch Musik von Breton. Marissa Nadler ist mit dabei. Gardens and Villa, Musik vom Jam Club und auch von den Cheetahs, einer großartigen Indie-Band. Aber hier ist mal feines Neues von BBO. Sein Track heißt Down to the Sound. Kisses that linger for hours, too hard for covers or windows to be closed. The garden noises penetrate the slumber without jolting either of us. It's like there's a halo or a ring of fire, considering beyond everything that's magical enough is in here with us. The sunshine being taken by a downpour surely would suit me down to the sound. Beam of light that sweeps across your pillow flickers through the leaves. BBO mit dem Track Down to the Sound von The Green EP, einer EP mit einigen Tracks drauf, die nicht auf dem letzten Album Silver Wilkinson landeten, welches er ja gerade erst im letzten Jahr veröffentlicht hat. BBO alias Steven Wilkinson immer wieder für gute Sounds zu haben, auch auf dieser EP hier, auf der, wenn ich mal nachzähle, 6 Tracks drauf sind, alle wirklich sehr zu empfehlen, wie alles, was BBO veröffentlicht. Gardens and Villa sind eine Band aus Kalifornien, die mit Dunes diese Woche ihre neueste Platte veröffentlichen. Wir hören mal rein, der Track Colony Glen. Oh, Gardens and Villa sind sich ihrem Sound auf jeden Fall treu geblieben. Die Band, gegründet vor 4 Jahren, damals mit 3 Leuten, glaube ich, angefangen. Inzwischen sind sie zu 5 unterwegs und haben ihr Debütalbum 2011 veröffentlicht, selbst betitelt damals und produziert von Richard Swift, den man auch als Produzent von diversen anderen Indie-Bands kennt. Die Platte damals hat von Guns N' Villa hat, glaube ich, einen ziemlich eigenen Charme gehabt mit vielen tollen Songs drauf. Ich habe die wirklich für mich so eine als Best-of-Platten 2011 immer noch zu Hause gerne am Laufen. Und dann war es lange still um die Band, weil sie auch richtig viel auf Touren waren und natürlich auch dann eine neue Platte aufnehmen mussten. Dunes heißt diese, davon war gerade der Track Colony Glen zu hören, und die neue Platte, produziert übrigens von Tim Goldsworthy, was man nicht wirklich raushört. Ich meine, es ist einer der Mitbetreiber von DFA Records, der eher für schwere Beats eigentlich sonst zuständig ist bei seinen Produktionen. Hier klingen Gardens and Villa immer noch eigentlich wie sie selbst, nicht mehr ganz so filigran und, sage ich mal, mysteriös wie auf dem Debütalbum, aber immer noch natürlich vom Sound her die gleichen geblieben. Hier noch ein Track, Echo Sassy von Gardens and Villar. Villa hier richtig mit Hit-Potenzial. Echo Sassy, der Track von der sympathischen Band aus Kalifornien vom neuesten Album Dunes. Auch Breton aus London haben eine neue Platte veröffentlicht. War Room Stories heißt sie. Hier ihr Track Envy. Musik It's not love if you wait for it. It's not love if you pay for it. It takes some time. It's not love if you aim for it. It's not love if you wait for it. It's not love if you never knew anyone there. Tell me what you told them, I'll be part of it. Include the crucial second scene that you started with. Blast the cards to stay where they are. Hörten wir mit dem Track Envy vom neuen Album War Room Stories. Die Band aus London veröffentlichte vor 2 Jahren ihr Debütalbum. Das hieß damals Other People's Problems. Auch damals wirklich ein ganz großer Wurf für eine Debütband. Wirklich erstaunlich gewesen. Auch bei mir persönlich hier auf Rotation gelaufen beim Sunday Service und auch zu Hause. Und man fragte sich immer eigentlich, ob Breton eher eigentlich so ein Filmkollektiv ist, was total tolle Filme dreht und nebenbei einfach Musik macht, so ein bisschen Soundtracks dazu. Oder ob es eigentlich eine Band ist, die nebenbei einfach ein bisschen gute Filme macht zu ihrer Musik, die sie machen. Das war immer so ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, inzwischen kann man sie wirklich als richtige Band bezeichnen und die Filme machen sie wirklich nur so nebenbei. Das alles damals entstanden in den Breton Labs, ihrer Homebase in Süd-London. Die ist inzwischen in Schutt und Asche gelegt worden von der Londoner Stadtregierung aufgrund von irgendwelchen Neubaumaßnahmen nicht mehr existent. Also haben sich zurückgezogen nach Berlin, um dort ihre neue Platte War Room Stories aufzunehmen. Klingt vom Sound her eigentlich fast wie das Debütalbum. Vor allen Dingen auch, weil der Sänger hier, Roman Rapack heißt er, eine sehr prägnante und sympathische Stimme hat, die dem, sage ich mal, sehr viel Timbre mitgibt, den Songs. Allerdings muss ich sagen, ist das Experimentelle, was Breton damals hatten, so ein bisschen abhanden gekommen bei der neuesten Platte. Da klingen einige Songs da manchmal auch ein bisschen zu ähnlich und ja, trotzdem natürlich eine gute zweite Platte, muss man auf jeden Fall sagen. Wer die Band kennt, reinhören. Wer sie nicht kennt, vielleicht doch erstmal die erste Platte sich anhören, die auf jeden Fall ein Tick spannender war. Hier nochmal Breton mit dem Track Legs and Arms. Nothing like the way it feels, nothing like the way it feels. Ihr lauscht dem Sunday Service und ihr habt gerade gelauscht Marissa Nadler. Die Singer-Songwriterin kommt von der amerikanischen Ostküste und hat gerade mit July ihre sechste Platte veröffentlicht. Sehr, sag ich mal, lastig, Akustik-Gitarre-lastig. Und wenn sie singt, klingt sie eine Mischung aus, weiß ich nicht, Joni Mitchell, Kate Bush manchmal. Track Drive war gerade eben zu hören. Marissa Nadler, auch eine sehr, sehr fleißige Künstlerin, immer, sag ich mal, produktiv mit neuen Platten am Start. Die Young Fathers sind eine Hip-Hop-Band aus Edinburgh, die wir letzte Woche schon mal hörten an dieser Stelle. Deren Album Dead ist so gut, dass ich da noch einen Track von spielen muss. Hier kommen sie mit Get Up. Come in! Fumbling through the ether, take a ride in Aquila. Cost you 30 liras, push your dealer heads to meet her. A shrewd operator in the shadow of a beacon. Have a dirty weekend, interesting proposition. Insinuate and listen. Listen, listen. What a way to make a living. Scissors to the ribbon. Throw my hands like a reverend. Triple sixes, double sevens. When I get down to this, cut catalyst. Cut. For a revolution. Come in, do the right thing. Get up and have a party. Get up. Sunday Service. Das gerade waren Cheetahs, eine Band aus London, die gerade eben ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht haben. Und das ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Die Cheetahs scheinen, bevor sie anfangen zu musizieren, zu sagen auf der Bühne, Indie-Rock ist tot, lang lebe der Indie-Rock, und legen dann so richtig los mit ihren Lo-Fi-Fass-Gitarren, wie bei dem gerade gehörten Track Geographic zu hören. Und sie klingen wie eigentlich alle meine Lieblingsbands aus den 90er Jahren zusammengenommen, wie die Lillies, die Swirlies, My Bloody Valentine, Swerve Driver und so weiter und so fort. Das machen sie ganz, ganz hervorragend auf ihrem Album. Ein weiterer Track heißt Northern Exposure. Exposure, ein Track von Cheetahs. Die pflegen auf ihrem gleichnamigen Debütalbum den Gitarren-Indie-Sound der 90er Jahre. Das machen sie wirklich hervorragend. Deshalb auch hier dieses Album, Platte der Woche beim Sunday Service. Cheetahs kommen aus London, obwohl nur einer von den vier Boys hier wirklich aus England auch kommt, nämlich der Gitarrist und Sänger James Wignall, der kommt aus Leicester. Die anderen drei, Nathan Hewitt, auch Sänger und Gitarrist, kommt aus Kanada. Der Schlagzeuger Mark Raue aus Dresden, und als Bassist ist Dean Reed aus San Diego, aus Kalifornien, hier mit am Start. Der hat auch die Platte aufgenommen, abgemischt, selbst produziert das Ganze, und diese Rauheit kann man den Songs auch hier anhören. Extrem gut gemacht, extrem 90er-lastig, wie gesagt, aber lange nicht mehr gehört so ein Sound, und deshalb wirklich, ich habe hingehört, 2-3 Takte, und war sofort begeistert von dieser Platte, und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber meine Ohren sind auf jeden Fall offen für sowas hier. Ein weiterer Track von den Cheetahs heißt Get Tight. I can't see. Das waren Cheetahs, nicht The oder sonst irgendwas, einfach nur Cheetahs ausgesprochen mit Get Tight. Tolle Platte hier, toller Track, tolle Band. Hoffentlich auch demnächst mal live zu erleben. Auf jeden Fall das hier, Platte der Woche beim Sunday Service. Dort noch mehr, wie gewohnt, auf der Homepage unter sundayservice.de. Mark McGuire ist ein Musiker, der früher bei den Emeralds mitgemacht hat, einer Band aus Portland. Die haben eher so Musik gemacht Richtung Ambient und Minimal Music. Zu dritt waren sie unterwegs, haben sich aber letztes Jahr aufgelöst. Mark McGuire ist solo unterwegs, veröffentlicht mit Along the Way eine neue Platte. Auch da ist er sehr minimalistisch, aber dann mit der Gitarre unterwegs. Hier sein Track The Human Condition. I can't believe it. Yes, but I brought extra cigarettes. It's amazing if we can still pull it off after the New Year's. Everyone showed up. Good to wait. The jigs are starting. I gotta get that plastic smile. Thanks. It's good to be with you guys. You guys were great. Great dog. You were good with this, Jackie. Oh, my goodness. The honor is yours tonight. You gotta go to the morning 7. So, you know, up to my bedroom, in the back of the door, hanging, and I'm shooting up there. Thank you. horses of your spiraling and your salted gears, and I'm chained to the strength of your weight. Der Jam Club, eine Band, ein Trio aus den USA, aus Massachusetts kommen die, und der Sänger hier, Christopher Barnes, klingt so ein bisschen von seinem Facettgesang wie Anthony von Anthony and the Johnsons, zumindest dieser Reflex kommt immer gleich hoch, wenn ich solche Musik höre. Der Track hatte eben Idea for Strings vom Album In Roses vom Jam Club, das zweite Werk von diesem Kammerorchester-Trio aus den USA. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von Boys Noise. Alex Rieder hatte mit Out of the Black, ich glaube im letzten Jahr, eine Platte veröffentlicht. Jetzt gibt es dazu entsprechende Remixe, und die sind angefertigt worden von ziemlich bekannten Leuten wie Jimmy Edgar ist dabei, Serious Mo, Justice, Chromeo, und hier kommt der Track XTC im Remix von den Chemical Brothers. No, take it.